Domian im WDR Fernsehen und in 1 live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 live Talk Radio. Ich hoffe, ihr hattet ein gutes Wochenende und wir starten heute mit einer freien Themennacht, wie immer montags. Wer also gerne mit mir sprechen möchte, egal über was, der möge sich bitte melden unter unserer bekannten und kostenfreien Telefonnummer 0800 220 50 50. Dann möchte ich euch noch fragen, ob uns jemand in Lorrach zuschaut und zuhört und vielleicht etwas sagen kann zu dem schlimmen Unglück gestern, zu dem Amoklauf. Vielleicht ist jemand unter euch, der ein Opfer kannte oder vielleicht sogar die Täterin oder vielleicht ist sogar ein Zeuge unter unseren Zuschauern, der die Vorkommnisse gestern hat beobachten können. Also Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr könnt natürlich auch sehr gerne mailen unter domian@wdr.de. Und der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Jens und der Jens ist 31. Guten Morgen, Jens. Guten Morgen, Domian. Um was geht's? Ja, es geht um Folgendes. Ich hatte am Montag eine Frau kennengelernt. Heute? Nein, letzte Woche. Ja. Also wir haben uns übers Internet kennengelernt. Wir hatten also am Sonntag 16 Stunden gechattet, bis in den Montag hinein. 16 Stunden? 16 Stunden, ja. Also per Webcam und auch telefonisch. Ja. Und also das heißt, ihr habt euch gesehen dabei auch per Webcam. Genau. Ja. Ja, und auf jeden Fall kamen wir dann, also ich kam spontan auf die Idee, ich könnte mich auch in den Zug setzen und einfach mal auf einen Kaffee rumkommen. Also ich komme aus Mönchengladbach, sie aus Duisburg. Was nicht so ganz weit weg ist dann? Ja, es waren so anderthalb Stunden im genau, Zug. Ja. Hatte meinen kleinen Hund mitgenommen und habe dann gesagt, ich komme dann jetzt. Ja, da war es wie viel Uhr ungefähr? Ich bin hier weggefahren um 16.11 Uhr. Ja. Und war um 17.25 Uhr am Duisburger Hauptbahnhof. Ja. Vorher hatte man 16 Stunden gechattet. Genau, ja. Sagen wir es nochmal. Genau. Ja. Ja, wir waren beide so ziemlich müde. Ja. Aber auch dieser Adrenalinpegel war auch ziemlich hoch, diese Aufregung. Hat dich das Interesse dahin getrieben oder die sexuelle Lust? Nein, das Interesse. Das Interesse. Das Interesse. Also okay. Ich hatte das gute Gespräch. Genau. Ja. Ja, ich bin da so, dass man sagt, man kann ja auch mit dem Kaffee mal rumkommen. Natürlich. Mal gucken, ob man sich so auch versteht. Klar. Okay, also du bist mit deinem kleinen Hund. Ja. Der heißt wie? Cheyenne. Mit Cheyenne. Also du bist zusammen mit Cheyenne dann losgedüst. Ja, genau. Und warst dann irgendwann bei ihr. Ja, sie kam mich vom Duisburger Hauptbahnhof abholen. Ja. Und ich habe sie gesehen. Ja. Und ich habe tierisch weiche Knie bekommen. Ja. Also ich war, ich glaube, von Anfang an hin und weg. Cheyenne ist was für ein Hund? Ein Prager Radler. Ein Prager Radler? Ja. Ist sehr klein. Ja, ist etwas kleiner wie ein Chihuahua, also schmaler. Achso, war Cheyenne denn auch begeistert von der Frau? Ja, sofort. Na gut, prima. Ein Herz und eine Seele. Somit hat man sich gleich am Bahnhof gut verstanden. Ja. Und dann? Ja, sie nahm mich mit zu ihr. Ja. Jetzt sagst du mir aber bitte nicht, dass ihr heute jetzt schon verheiratet seid. Nein. Nein, verheiratet noch nicht. Nein. Noch nicht. Ja, ich bin ganz spontan, also eigentlich war geplant bis zum nächsten Tag. Mhm. Es kam aber so, dass ich bis freitags blieb. Ach guck, das ist aber nun wirklich schon sehr ungewöhnlich. Von 0 auf 1000, ne? Ja. Ja, wir haben uns von Anfang an super verstanden. Ja. Und es passte einfach auch vom Charakterlichen her, vom Reden her. Ja. Also wir kamen auch, es gab einfach nicht viel Schlaf, ja, sondern es gab wirklich nächtelange Gespräche. Ja. Aber ich gehe mal davon aus, dass ihr in diesen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, 5 Tage, ja, da habt ihr zumindest einmal miteinander geschlafen. Wir sind uns näher gekommen. Ah, also die Richtung ist es zumindest. Ja. Ja, okay. Ja. Jetzt kommt aber so ein ganz kleiner Haken an der Sache. Ja. Also ich bin hin und weg von der Frau. Ja. Das definitiv. Sie sieht klasse aus. Wirklich, ja, fantastisch. Ist eine wundervolle Person. Der Haken ist, sie ist keine Frau. Doch. Doch. Doch, das ist sie schon. Also habe ich nachgeschaut. Okay. Nee, nein, aber sie meinte, dass sie Schulden hätte. Aha. Und hat sie mir gesagt, dass ein Bekannter von ihr wohl mal ein Angebot gemacht hatte, mit ihrer Figur auch Geld verdienen zu können. Ja. Um aus aus ihren Schulden raus. Wie viele Schulden hat sie denn? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube 18.000, irgendwie sowas. Ja, das ist eine Stange Geld. Also auf jeden Fall sehr, sehr viel. Und nachdem sie mir das gesagt hatte, weil ich hatte auch mit offenen Karten gespielt, ich habe ihr gesagt, dass ich eine schlechte Vergangenheit habe. Mhm. Dass ich also auch schon mal inhaftiert gewesen bin in der Vergangenheit. Dass ich schlechten Umgang hatte mit Kosovo-Albanern und so. Ja. Und ich hatte ihr auch gesagt, dass diese Leute mich auch nach Belgien holen möchten, damit meine kriminelle Laufbahn weitergeht. Mhm. So, dass ich diese Leute halt immer noch im Nacken habe. Das heißt, so lange liegt das noch gar nicht zurück, deine kriminelle Zeit? Ich sag mal so, ja, schon 6 Jahre. Weswegen warst du im Knast? Nur kurzes Stichwort. Illegaler Waffenbesitz, Körperverletzung, Einbruchsdiebstahl, Fahren ohne, Urkundenfälschung, Computerbetrug, okay. Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten. Und wie lange warst du im Knast? Insgesamt 5,5 Jahre. Oh. Ja. So, das zur Vorgeschichte, deiner Vorgeschichte und ihr. Ich bin davon ausgegangen, übrigens, ich habe nicht gefragt, dass sie so ungefähr in deinem Alter ist, die Frau. Sie ist 24. 24. Wird jetzt aber 25. So wie du es gerade geschildert hast, dann auch offensichtlich sehr gut aussieht. Ja, und fantastisch. Jetzt steht im Raum, dass sie auf den Strich geht? Ja. Wie steht das im Raum? Hat sie dich um Rat gefragt, ob sie das tun soll? Oder? Nein, sie hat mich damit konfrontiert. Dass sie es tun will? Dass sie es sehr wahrscheinlich tun muss. Ja. Um aus dieser ganzen prekären Situation auch rauszukommen. Bei wem hat sie denn diese 18.000 Schulden? Ja, sie hatte durch ihre Ex halt Schulden gemacht und ja, Ämter, glaube ich, da liegt auch noch was im Argen. Mhm. Also es läppert sich dann schon zusammen. Also ich habe da auch schon so einen kleinen Blick drauf geworfen, also stimmt schon. Ja. Macht sie irgendwas vom Beruf? Sie geht jetzt wieder zurück in die Altenpflege. Ja. Also sie möchte da Fuß fassen. Jetzt habe ich noch ein Problem. Ich habe im Eifer des Gefechts, habe ich ihr angeboten, für die ihre Schulden aufzukommen. Und weil mein Vater ist vor wenigen Monaten verstorben. Mhm. Und er hat ein Haus zurückgelassen, das jetzt verkauft worden ist, für 140.000 Euro. Mhm. Und abzüglich der Hypotheken, die noch ausstehen, und es muss ja geteilt werden, das Geld, würden mir etwas um die 25.000 Euro bleiben. So, jetzt hast du gesagt, großzügig wie du bist, dass du fast dein gesamtes Erbe dann dieser Frau geben möchtest, damit sie schuldenfrei ist. Damit sie das nicht tun muss. Hm. Wie hat sie reagiert? Ja, sie hat gesagt, sie möchte das nicht. Aber ich meine, kann man ja auch verstehen. Ich meine, ich habe die Frau gerade kennengelernt. Hm. Und man hat Schmetterlinge im Bauch, man hat Herzklopfen, man hat schwitzige Finger, die Knie werden weich. Jahrelang so ein Gefühl nicht mehr gehabt, obwohl in einer Beziehung gewesen, aber so ein Gefühl kannte ich nicht so extrem. Ja, und dann haut die das so raus und dann weiß man auch nicht, was man dann da sagen soll. Du schließt vollkommen aus, dass sie das gesagt hat, um von dir Hilfe zu bekommen. Ja, sie wusste ja nicht, dass ich geerbt habe. Egal, klar, das wusste sie nicht, aber sie hätte ja irgendwie denken können, dass du irgendwo anders Geld organisieren könntest. Nee, das schließe ich. Also ich dachte, das schließe ich auch. Also grundsätzlich würde ich sagen, bei so einer frischen und euphorisierten Beziehung würde ich die Hände komplett davon lassen, irgendwie Geld zu vergeben. Mhm. Komplett. Jetzt hast du natürlich, ich will sie davon abhalten, dass sie das macht. Ich will dir mal sagen, ja. 1000 Euro ist eine Stange Geld, da hast du recht. Ja. Aber wenn sie jetzt einem ordentlichen Beruf wieder nachgeht, kann man auch 18.000 Euro abzahlen. Es haben schon andere Leute viel mehr Geld abgezahlt, wenn sie sich anstrengt. Dafür muss man nicht auf den Strich gehen. Das ist nicht die Alternative dazu. Und wenn sie es unbedingt will, kann sie vielleicht noch irgendeinen kleinen anderen Job annehmen. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber man muss nicht auf den Strich gehen deshalb. Ja, das habe ich ja auch gesagt. So. Und wenn du jetzt ganz großzügig sein willst, dann gib ihr eine kleine Summe. Schenk ihr 5.000. Das ist schon eine ganze Menge Geld. Mhm. Und dann ist es aber auch erstmal gut. Und wenn die ganze Sache platzt und die 5.000 sind weg und du siehst die Frau auch nie wieder, dann ist das dein Liebesrisiko gewesen, was du halt im Liebesrausch gemacht hast. Aber ich würde auf keinen Fall die ganze Summe geben. Ja, das ist das, wovor ich wirklich Angst habe, dass sie weg ist, egal jetzt aus welchen Gründen. Mhm. Weil ich bin ja jetzt seit Freitag wieder zu Hause. Ja. Wir sehen uns immer noch regelmäßig vor der Webcam, jeden Tag. Ja. Ich habe ihre Mutter auch schon kennengelernt, eine sehr nette und liebe Frau. Und sie hat das auch wohl ihrer Mutter auch gesagt schon. Mhm. Und ihre Mutter ist auch nicht davon begeistert. Ja, wunderbar. Ist doch, spricht nur für die Frau und spricht auch für die Familie. Wenn die sagen, nee, komm, lass uns erstmal Geldsachen rauslassen. Ja. Das, was ihr da im Moment lebt, ist eine komplette Ausnahmesituation. Ihr seid im Rausch im Moment. Mhm. Ja. Da kann man gar nicht mit sachlichen Kriterien rangehen. Die Sache sieht in einem halben Jahr komplett anders aus, sage ich dir. Ja, was mich auch stutzig gemacht hat, ich meine, ich versuche ihr Vertrauen entgegenzubringen und auch ihr Glauben zu schenken. Mhm. Sie sagte also, das Gefühl, was ich für sie habe, hätte sie für mich auch. Mhm. Das Problem ist, also das, bei ihrer Mutter hat sie mich auch als den Freund vorgestellt. Mhm. Im Bekanntenkreis bin ich aber auch nur ein guter Freund. Mhm. Also sie sagte, sie möchte das erstmal so sagen, und das später, wenn es sich gefestigt hat, erst dann sagen, dass ich ihr Freund wäre. Ich meine, da hat sie auch recht. Ja. Die Frau scheint ja, also da ist sie ja vernünftig. Mhm. Du bist ja eher der ein bisschen durchdreht im Moment. Ja. Ja, ich bin verliebt. Ja, natürlich, das meine ich damit, ja. Total verliebt, ja. Also Jens, ich würde das mit dem Geld bremsen. Wie nötig brauchst du denn dein Erbe? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Nein. Naja. Na gut, trotzdem. Trotzdem würde ich das erstmal eine ganze Weile wegbremsen. Ja. Wenn, dann eine kleine Summe geben und dann ist es aber auch gut. Ja. Wie gesagt, ich würde auch erstmal abklopfen, wie ernsthaft sie versucht, jetzt die Schulden abzuzahlen. War sie bei einer Schuldnerberatung? Wie ist das gestaffelt? Wie schnell muss sie es abzahlen? Das sind alles Fragen, die man erstmal rauskriegen muss. Ja, ich muss erstmal rauskriegen, weil ich meine, sie ist eine wundervolle Frau. Hm. Und ich frage mich die ganze Zeit, was für ein Glück ich doch irgendwo habe, so eine Frau zu bekommen. Ja. Aber man kann das Glück auch irgendwie nicht fassen. So, dann lass einfach mal ein bisschen Zeit ins Land ziehen. Das Ganze läuft jetzt eine Woche. Genau. Genieß mal dein Glück diese Woche, nächste Woche und auch noch ein paar Wochen danach. Und über alles Weitere kann man dann im Januar so reden. Dann bist du schon ein bisschen mehr zur Besinnung gekommen. Ja, das hoffe ich. Also, lass die Finger von dem Geld, genieß es und macht euch eine schöne Zeit. Und sie sollte auch da von dem Angebot auch sich fernhalten dann. Finde ich schon, aber das ist natürlich ihre persönliche Entscheidung. Ich finde das natürlich, gar keine Frage. Ja. Gar keine Frage. Ja, ich hatte überlegt, wo sie mir das gesagt hatte, einfach aufzustehen und zu gehen, aber irgendwie hat es mich dann auf der Couch sitzen gelassen. Also ich bin geblieben. Mhm. Also meine normale Reaktion darauf wäre eigentlich gewesen, Jens, du stehst jetzt auf, du nimmst jetzt deine Tasche, du nimmst deinen Hund unterm Arm und gehst raus. Man kann ja Einfluss nehmen, man kann ja reden, man kann ja jemanden vielleicht auch noch davon überzeugen, dass das nicht der richtige Weg ist. Ja, das war auch dann so mein Anliegen gewesen. Genau. Also Jens, ich wünsche viel Glück. Dankeschön. Und lass das Geld erstmal bei dir. Darf ich die Mutter von dir vielleicht mal grüßen? Ja, komm, schnell. Ja, also schöne Grüße nach Duisburg, Jutta. Ich hoffe, du hörst gut zu und ja. So, das war's. Das war der Gruß für heute. Ja. Jens, alles Gute. Tschüss. Ja, dir auch. Tschüss. 0800 220 50 50, unsere Nummer. Und hier ist die Hanne. Und die Hanne ist 58. Guten Morgen, Hanne. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Hanne. Was ist dein Thema? Und zwar wurde vor dem Montag mein Freund tot in der Wohnung aufgefunden. Wie alt war dein Freund, Hanne? 63. Und vorige Montag, also vorige Woche oder heute? Nein, vorige Montag. Vorige Montag. Vorige Woche. Wer hat ihn aufgefunden? Die Polizei. Was war passiert? Ja, wir hatten am Mittwochabend das letzte Mal zusammen miteinander gesprochen. Und da hat er gesagt, dass er müde ist und sich hinlegen wollte. Das hat er aber schon seit ein paar Tagen gesagt. Mhm. Und dann habe ich, bevor ich ins Bett gehe, habe ich noch geguckt, da war noch Licht an bei ihm im Schlafzimmer. Achso, ihr wohnt so nah beieinander? Ja, ich kann praktisch von mir so schräg nach oben gucken. Ja. Und am nächsten Tag hat er sich nicht gemeldet, weil er sich sonst immer Mittag und abends gemeldet hat, zweimal am Tag immer angerufen hatte. Mhm. Hat er sich nicht gemeldet, habe ich gedacht, vielleicht will er mal seine Ruhe haben. Am nächsten Tag auch nicht, da kam mir das schon irgendwie komisch vor, da habe ich mir schon Gedanken gemacht. Mhm. Aber ich habe noch gewartet und am Sonntag bin ich dann zur Wohnung, habe geklingelt, geklopft. Ich habe vorher versucht anzurufen, nichts. Und dann habe ich eine Tüte an der Tür gehängt, weil ich da zum Sonntag nicht so eine Krach machen wollte da rufen oder so laut gegen die Tür klopfen wollte. Aber sag mal, da ist doch dann sehr viel Zeit vergangen von Mittwoch bis Montag. Es ist dein Freund und ihr wohnt sogar beieinander. Hast du keinen Schlüssel? Ja, ich habe keinen Schlüssel, aber ich habe die Wohnung nicht aufbekommen. Unten das Schloss, ja, aber das obere Schloss habe ich nicht aufbekommen. Wie lange seid ihr denn befreundet gewesen? Ja, richtig befreundet sind wir seit 7 Jahren, aber kennen tun wir schon länger. Er war damals der Freund von meinem Mann gewesen. Also Freund heißt, ihr wart ein Paar? Na, Paar kann man nicht. Doch, eine Art ja, eine Art nicht. Wir waren ein guter Freund. Auf jeden Fall ein sehr enges Verhältnis. Ja. Ja. Und ihr habt euch sonst, wie du sagst, jeden Tag habt ihr euch gesprochen und miteinander was unternommen und gesehen? Ne, unternommen nicht, weil ich kann nicht weiter als vielleicht 100 Meter von der Wohnung weg, dann bekomme ich Panikattacken. Ach so. Der hat auch immer gefragt, wenn er einkaufen gegangen ist, ob er mir was mitbringen kann und so. Mhm. Und dann hast du, weil dir das dann doch mittlerweile komisch vorkam, die Polizei angerufen? Nein, ich war dann am Montag nochmal da gewesen, dann habe ich auch gerufen gehabt. Mhm. Und nochmal versucht aufzuschließen und das ging nicht. Und da hing der Beutel immer noch an der Tür? Der hing noch an der Tür. Ja. Und dann bin ich runtergegangen zu der Vermieterin. Hm. Und die hat dann die Polizei gerufen. Und dann haben die ihn gefunden? Und die sind hochgegangen, sind da runtergekommen und gesagt, dass er verstorben ist. Und da oben in einem Zimmer, hat er die Gästezimmer, da auf der Erde liegt. Also es liegt kein Verbrechen vor, sondern er ist eines natürlichen Todes gestorben. Ja, dann kam auch natürlich Kripo und alles da. Aber ich bin, haben gesagt, ich kann nach Hause gehen. Wenn irgendwas ist, dann rufen sie mich an. Mhm. Dann bin ich dann praktisch mit zitternden Knien stand bis um die Ecke in meine Wohnung geschafft und da ging da gar nichts mehr. Hat sich denn nochmal jemand gemeldet von der Polizei bei dir? Ja, am nächsten Tag. Ja, haben die gesagt, woran er verstorben ist? Können die das sagen? Oder vermuten? Die hatten dann gesagt, es war Magenbluten gewesen. Es wäre innerlich verblutet. Mhm. Gab es das denn, Hanne, schon mal vorher auch, dass er sich so lange gar nicht gemeldet hatte? Ja, mal einen Tag. So. Meistens hat immer einer von uns beiden nachgegeben, wenn mal ein bisschen was schiefgelaufen war. Mhm. Aber so nicht. Machst du dir Vorwürfe? Ja, dass ich nicht eher reagiert habe. Ja. Wie erklärst du dir das, dass du nicht eher reagiert hast? Tja, weil er immer nicht wollte, dass ich eben zu ihm komme. Ich habe schon öfter angeboten, ob ich ihm helfen sollte. Hm. Und er hat mal gesagt, mir geht's nicht gut. Er hat gesagt, soll ich dann kommen, soll ich den Arzt rufen und so. Und hat er immer gesagt, nein. Er wollte praktisch nicht, dass ich zu ihm komme. Du hast ja auch angerufen da. Ja, weil ich eben, ich hatte dann gleich am Montag probiert, das hat aber nicht geklappt, dann am Dienstag, und weil ich eben so fertig bin und mir diese Vorwürfe mache und so. Hm. Wenn du da angerufen hattest, also Mittwoch das letzte Mal gesprochen, ne, so um das klar zu sagen, und Montag ist er gefunden worden, das war die Zeitspanne. Wenn du da angerufen hast, ging da ein Anrufbeantworter dran oder gar nichts? Doch, bei einem Telefon ist Anruf beantwortet und bei den anderen war wieder unter dieser Nummer nicht zu erreichen, aber das war bei dem Telefon öfter gewesen. Mhm. Und im nächsten Moment, wenn man angerufen hat, dann ging es wieder. Mhm. Dann hast du doch bestimmt auch abends geguckt, ob da Licht ist. Und da war kein Licht. Im ersten Abend nicht, am zweiten Abend nicht, am dritten Abend nicht. Nee. Was hast du denn da gedacht? Ja, ich gedacht, ich kann ja bloß das eine Fenster sehen jetzt. Wenn die Bäume da sind, im Winter sehe ich ja habe ich hier beide Fenster. Mhm. Ich gehe dafür, dass er dann in der Küche oder im Wohnzimmer war. Mhm. Hast du vielleicht auch die Vermutung, dass er dir wirklich böse ist? Ja, irgendwie hat er auch manchmal was im verkehrten Hals bekommen gehabt und so. Dass, was hat er? Dass er irgendwie was verkehrt verstanden hat, weil er so sensibel war. Mhm. Bin ich da eigentlich auch, aber er war noch schlimmer als ich. Aber der letzte Kontakt, den ihr hattet, wie würdest du den beschreiben? Ja, der hatte, am Dienstag hat er noch mich gefragt, dass er seine Tochter geht öfter zur Apotheke, ob sie mir schon mal Schmerztabletten mitbringen kann. Weil er gesagt hat, dass er Zahnschmerzen hatte. Ja, ob du die mitbringen kannst oder die Tochter? Die Tochter. Mhm. Dann habe ich gesagt, ihr müsst noch welche zu Hause haben. Und dann kann sie dir am nächsten Tag, also am Mittwoch, dann im Briefkasten stecken. Ja. Und das hat sie auch gemacht und hat geschält. Ja. Und daraufhin hat er angerufen. Und hat gefragt, ob das meine Tochter war, die an der Tür geklingelt hat. Dann habe ich gesagt, ja, die hat die Tabletten reingeworfen. Er sagt, dann gehe ich mal runter und hole sie hoch. Und das war's dann? Und dann eine halbe Stunde oder eine halbe Stunde, würde ich sagen, später, hat er dann nochmal angerufen. Sagte, ich habe die Tabletten hochgeholt. Sagt er nicht, ich lege mich jetzt hin, ich bin so müde. Mhm. Das waren quasi die letzten Worte, die du von ihm gehört hast. Ja. Was ja schon mal sehr gut ist, dass ihr nicht im offensichtlichen Streit voneinander gegangen seid. Das ist ja schon mal sehr gut, sehr wichtig. Ja, nur wie gesagt, ich mache mir eben diese Vorwürfe und so. Aber andererseits hat meine Tochter gesagt, dass du sei froh, dass du die Tür nicht aufbekommen hast. Du hättest einen Schock bekommen. Mhm. Vielleicht wärst du dann selber auf die Treppe oder runter und hättest dann nicht daneben gelegt. Hältst du es denn für möglich, dass er, da er sich ja sofort gar nicht mehr dann gemeldet hat und nicht reagiert hat, dass er schon am Donnerstag vielleicht verstorben ist? Man weiß es nicht, es kann auch sein, dass er noch eine Weile vielleicht... Die Polizei konnte auch nicht genau den Zeitraum festlegen. War er denn eigentlich ein kranker Mann? Er hatte seit voriges Jahr, ja seit einem Jahr ungefähr, hat er angefangen abzubauen, sich auch mehr zurückzuziehen. Sonst kam er einfach sich immer jeden Sonntag und am Weihnachten zusammen verbracht und Silvester. Zu meinem Geburtstag kam er zwar voriges Jahr auch. Aber der wusste nicht, dass ich Geburtstag hatte. Er hat sich nur gewundert, weil mein Lieblingsessen auf dem Tisch stand. Also es gibt doch sonst deinen Geburtstag. Der hat gesagt, guck mal auf den Datum, was heute ist. Ja, bei mir steht es auf dem 1. Auf dem nächsten Tag eben, auf dem 21. Also war so ein bisschen durcheinander schon? Da war irgendwie schon ein bisschen durcheinander. Am Weihnachten ist er dann Heiligabend gekommen, am ersten Weihnachtstag. Und Silvester haben wir wie normal zusammen verbracht gehabt. Und danach eben so... Sonst kam er, wie gesagt, jeden Sonntag zum Essen und dann hat er immer öfter eine andere Ausrede gehabt. Jetzt hat man ihn vorige Woche Montag gefunden. Jetzt ist wieder Montag. War denn die Beerdigung schon? Nein, die ist morgen. Die ist morgen? Ja, ich habe das extra später machen lassen, weil sein Freund von ziemlich weit weg, sein Freund sei schon, sein Bruder von ziemlich weit weg hierher gekommen ist. Du hast du gerade ja zu mir gesagt, dass du gar nicht groß rausgehen kannst, weil du eine Sozialphobie hast. Kannst du denn zu der Beerdigung gehen? Nein. Nein? Ich könnte damals auch nicht zur Beerdigung von meinem Vater oder von meinem Mann gehen. Ist das für dich jetzt besonders traurig, dass du dich in der Form bei der Beerdigung nicht von ihm verabschieden kannst? Ja, das kommt noch mit dazu. Überhaupt, abgesehen von den Schuldgefühlen, die du hast, wie du gerade beschrieben hast, wie würdest du so deinen Gemütszustand beschreiben im Moment? Sympathisch. Bitte? Mit Nerven und alles am Ende. Das war immer praktisch noch ein Ansprechpartner. Ich meine, meine Tochter kommt so auch jeden Tag, aber... So ein gewichtiger Punkt in deinem Leben. Aber nur kurze Zeit, weil ihr Freund auch... Ja. Hast du auch Probleme mit ihm und der ist so krank und da hat sie nicht so viel Zeit. Und das war ihm praktisch mein Ansprechpartner und alles... Das heißt, wir haben uns früher ergänzt gehabt und jetzt was ich mir gesagt habe, muss ich jetzt praktisch, dass ich dann Weihnachten und alles, dass ich dann praktisch ganz alleine da sitze. Ein wichtiger Punkt, ein Pfeiler weg, der das Leben gestützt hat. Ja. Das ist natürlich sehr traurig. Und zudem, wenn es dir auch psychisch nicht so sehr gut geht, hast du denn gegen diese Sozialphobie schon mal versucht, was zu unternehmen? Das hatte ich damals, kurz nachdem mein Mann gestorben war, da hatte ich... Caritas jemand angerufen gehabt, da kam ein Therapeut vorbei. Aber da haben die Leute im Haus sich einige aufgeregt, die sind jetzt allerdings nicht mehr hier. Die sind in der Zwischenzeit verstorben. Da ist der Mann gerade tot und jetzt hat es laufend mehr Besuche. Und das hatte mich damals so aufgeregt, da habe ich den Termin abgesagt. Ach, wie lange liegt das zurück? Das sind im November 11 Jahre. 11 Jahre? Dass ich nicht so weit gehen kann, das ist, liegt aber noch ein paar Jahre länger zu, das sind ungefähr 13 Jahre. Das heißt, wie viele Jahre? 13. 13 Jahre schleppst du dich mit dieser Erkrankung herum? Ja, an manchen Tagen war es so schlimm gewesen, hatten wir hier in der Ecke noch einen kleinen Laden gehabt. Da stand ich fix und fertig angezogen mit meiner Einkaufstasche in der Hand und kam nicht mehr aus der Wohnung raus. Wie kaufst du denn ein? Ja, entweder hat es meine Tochter mitgebracht oder... Oder der Freund. Der Freund mitgebracht. Pass auf, Hanne. Mir tut das, zum einen möchte ich dir nochmal sagen, sehr, sehr leid, dass du deinen Freund verloren hast. Ich weiß nicht, ob man sich da begründete Schuldgefühle machen darf. Ja, vielleicht hättest du ein wenig früher dich regen sollen, aber ich vermute ja fast, dass er schon sehr früh verstorben ist und dass die Hilfe dann sowieso zu spät gekommen wäre. Vielleicht lag er doch schon einige Tage verstorben in der Wohnung. Weißt du, was ich ganz wichtig finde? Dass du Hilfe bekommst. Hilfe sowohl in dieser jetzt schwierigen Situation für dich, weil du einen wichtigen Menschen verloren hast, aber auch Hilfe bezogen auf diese Sozialphobie, dass du 13 Jahre daran leidest, darunter leidest und noch nie irgendetwas gemacht worden ist mit dir. Das finde ich wirklich, wirklich schlimm. Da muss was passieren. Ja, und das Beste ist ja noch, mein damaliger Hausarzt damals, der kam immer noch jeden Tag her zu den Leuten im Haus, den Rentnern. Da haben sie immer gesagt, er soll doch mal zu mir kommen. Und hat er gesagt, eben, ja, sie sind zu faul, in die Sprechstunde zu kommen. Pass auf, wir werden dich jetzt beraten, ordentlich fundiert beraten im Hintergrund. Das heißt, mein Psychologe, der Henning, macht das. Ich finde, es muss was geschehen, es muss jetzt ein neuer Weg begangen werden. Du bist ja erst, was habe ich gesagt, 58. Ja. Du bist ja keine alte Frau. Du kannst ja jetzt nicht dein Leben lang in der Wohnung sitzen. Das ist ja. Früher mit dem Hund, da kam ich wenigstens, das heißt, kam ich ja bis dort zur Ecke und dann bin ich in die andere Richtung, bis zur Ecke von der Schule gegangen. Ja. Das hat dem Hund ja nichts ausgemacht, der kannte die Strecke ja schon und dann wusste, was los ist, dass die Mama krank ist. Und den habe ich ja seit Vorjahr November auch nicht mehr. Mussten wir einschläfern lassen mit 15,5 Jahren. Er hatte Krebs gehabt und mit der Schilddrüse. Jetzt wurde immer weniger und jetzt das auch noch dazu. Da ist eine ganze Menge zusammengekommen und das kann man ja gar nicht alleine schaffen. Ich habe jetzt schon Magenschmerzen, die Kopfschmerzen habe ich ja sowieso, aber die werden noch schlimmer. Das wundert mich gar nicht. Liebe Hanne, ich sitze hier und zitter wie verrückt. Deswegen finde ich gut, dass du angerufen hast, weil wir jetzt versuchen, dir wirklich mit Rat und mit Tat nicht, aber mit gutem Rat, hoffe ich, zur Seite stehen zu können. Du legst bitte auf und wirst von meinem Psychologen Henning angerufen. Ja. Und ich wünsche alles Gute und viel Kraft und viel Erfolg für das, was vor dir liegt. Danke, Herr Domian. Von Herzen alles Gute. Vielen Dank, Domian. Und ich muss dir nochmal sagen, ich verfolge deine Sendung fast regelmäßig und es ist super. Dankeschön, sehr nett, dass du sagst. Vielen Dank. Danke, wiederhören. Hanne, tschüss. So, meine Lieben, 1 Uhr 27 haben wir jetzt und ich möchte euch gerne hinweisen auf unser Thema übermorgen. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag heißt unser Thema das, was letzte Woche ausgefallen ist, nämlich das Thema Geschichten rund um den Po. Ich möchte mit euch sprechen über Krankheiten rund um den Po, gerne auch über Erotik und Sexualität und sehr gerne auch über Sexunfälle, die diese Regionen betreffen. Da gibt es ja die verrücktesten Sachen, was man so von Ärzten und Krankenschwestern bisweilen hört. Also, wenn ihr gerne mit mir auch über dieses Thema sprechen möchtet, Geschichten rund um den Po, über Erotik, Sex und Krankheiten, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft natürlich, ihr könnt natürlich sehr gerne dann Mittwoch vor der Sendung anrufen und während der Sendung. Aber heute schon mal der Hinweis auf unser Thema übermorgen. Heute ist das Thema so wie immer montags frei und offen für alle eure Interessen und morgen natürlich auch. Und jetzt machen wir weiter mit dem Michael und Michael ist 49. Guten Morgen, Michael. Hallo? Michael, hallo? Michael schweigt. Geben wir ihm noch mal Zeit. Ah, hallo, Michael? Ja, ich bin da. Ja. Hallo, Michael. Um was geht's bei dir? Ja. Geht's Hallo? Ja, ich höre dich. Hallo? Jetzt ist er. Ist es er weg? Dann machen wir weiter mit Sascha. Und Sascha ist 32. Guten Morgen, Sascha. Ja, hallo. Hallo, Sascha. Ja, ich hatte gerade eben schon mal erzählt gehabt, es geht darum halt mit der Trennung halt von meiner noch Ehefrau halt am 8. Dezember und hatte halt... 8. Dezember letzten Jahres? Ja, richtig halt. Und bin am 22. Dezember halt zu meinen Eltern halt nach Düren, NRW halt wieder gegangen. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? Insgesamt fast 14 Jahre halt. 14 Jahre? Ja. Wow. Ja, war Sandkastenliebe halt. Meine Mutter und ihre Mutter halt war damals halt sehr gute Freunde so und dadurch hatten wir uns kennengelernt. Sandkastenliebe mit 7 Jahre halt. Verstehe. Kinder zusammenbekommen? Ja, ein Sohn halt. Ja. Der ist jetzt 2 Jahre alt. Sie war damals halt bei der Schwangerschaft in Depressionen reingeraten halt. Sie ist auch noch Borderlinerin, muss ich leider noch dabei sagen. Mhm. Und aber ich wollte das halt bei der Trennung danach, wollte ich halt irgendwie alles nicht wahrhaben so und hatte im April halt dieses Jahr einen Suizidversuch gehabt, im Gerichtssaal halt leider. Du? Ja. Du hast im Gerichtssaal, da ging es um das Sorgerecht oder was? Ja, richtig, aber ich wollte es halt nicht wahrhaben, so durch die Trennung halt, so hat um meine Frau gekämpft, so hat versucht auf sie einzureden, so und... Da hast du im Gerichtssaal einen Selbsttötungsversuch unternommen? Ja, leider halt. Wie? Ein Messer zweimal halt in den Bauch und dann noch umgedreht und wer dann beinahe gestorben halt, hatte über 2 Liter Blut verloren gehabt. Bist du vorher nicht, wird man da vorher nicht irgendwie kontrolliert, bevor man in... Es war Familiengericht halt, das... Strafgericht war ein Gebäude weiter halt. Es waren 2 Gerichtsgebäude. Okay, beim Familiengericht macht man das nicht. Ja, richtig halt. Es war ein großer Fehler halt. Da hast du während der Gerichtsverhandlung, während du eine Aussage gemacht hast, womöglich? Ja, ich hatte versucht halt, der Richter hinternach, der wurde halt ruhig so, weil ich halt auf meine Frau versucht einzureden halt, dass sie halt zurückkommen und so. Aber es war leider vergebens halt und es war halt irgendwie... Und dann hast du dein Messer aus deiner Tasche gezogen? Ja, leider. Was für ein Messer war das? Das war ungefähr so 10 oder 12 Zentimeter halt. Und hast dir das in den Magen, im Bauch gerammt? Ja, zweimal halt. Und noch umgedreht gehabt. Und danach halt hatte ich über 2 Liter Blut verloren gehabt. Krankenwagen, so war alles da gewesen. Intensivstation, danach zwangsweise Psychiatrie halt. Oh, ist das krass. Ja, ich muss ja wohl auch dabei sagen, halt Vorgeschichte halt. Lass mich mal kurz das fragen. Was heißt, ich habe das Messer rumgedreht? Was heißt das? Ja, praktisch halt noch... Pratsch halt, wenn es reingestochen wurde, halt, wie ich es gemacht habe, so, und dann noch pratsch halt gedreht. Mit dem Griff nochmal rein? Ja, leider. Warum das? Ja, weil ich wusste halt, im Endeffekt halt, der Blutverlust würde dann höher sein. Ach so. Also, weil ich halt verzweifelt war halt, und durch die Depression halt, ich war in Schweren reingefallen, so, weil ich halt ohne meine Familie halt nicht leben konnte halt. So, dann bist du in der Psychiatrie gelandet. Ja, also erstmal wahrscheinlich in der Chirurgie, ne? Erstmal halt eine, also Intensivstation eine Woche halten, danach zwangsweise in der Psychiatrie Memmingen, also Unterallgäu. Das heißt, du hast dich Gott sei Dank nicht so schwer verletzt, dass du schwerwiegende Folgen davon getragen hast? Nee, zum Glück halt nicht so. Mhm. Die Operation war knapp 5 Stunden zwar, aber war praktisch halt noch Glück gewesen dabei. Wie lange warst du denn in der Psychiatrie? Nach 2 Wochen halt. Ja. Also normalerweise 6 Wochen oder halt noch länger so, aber ich bin halt begutachtet worden so. Es war aber zum Glück halt gut ausgefallen halt. Das ist ja krass. Und wie geht's dir heute? Nicht so gut halt durch die Trennung halt, weil wie gesagt, wir waren 14 Jahre zusammen so und im Moment halt geht's mir wieder leider immer noch schlecht halt. Durch diesen Vorfall hast du dir ja so viel geschadet, das kann man ja gar nicht ausdrücken. Das heißt, jetzt kriegst du das Kind gar nicht zu Gesicht, oder? Also seit 9 Monaten nicht so und damit komme ich halt gar nicht klar, halt leider. Weil das Gericht sagt, der ist nicht zurechnungsfähig, wer weiß, was der macht. Ja, ich werde noch begutachtet, so, aber es dauert halt noch was, so. Das heißt, das war absolut kontraproduktiv, was du da gemacht hast? Ja, richtig. Wolltest du dir wirklich das Leben nehmen oder wolltest du nur eine große Show abziehen? Eine Show? Absolut nein, halt. Ich kam so an meine Frau nicht mal ran, so. Ich wusste halt nur, so was Gericht so und wollte halt ein Ende auf Mitleid halt. Und weil sie halt Borderlinerin ist, so, sie wollte sich damals halt das Leben nehmen und so und ich hatte ihr immer geholfen gehabt und ja. Hast du denn irgendwann nochmal mit deiner Leben gar nicht mehr, nein, gar nicht. Also ich komme an sie halt nicht mehr ran halt. Weil ja. Borderlinerer ist halt leider so, entweder Liebe ohne Ende oder Hass ohne Ende. Mhm. Aber sie darf das Kind behalten, trotz ihrer Erkrankung? Sie ist halt unter Beobachtung vom Jugendamt, das alles. Ja. Also so ein betreutes Wohnen halt. Ich muss ja wohl dabei sagen halt, die Familienverhältnisse sind extrem halt. Ich war damals auch von ihrem Onkel halt mit 12 Jahren halt missbraucht worden. Sie ist von ihrem Vater missbraucht worden und daher ist irgendwie alles halt kaputt gewesen. Ja. Besteht denn für dich überhaupt die Aussicht, dass du dein Kind irgendwann siehst? Ich hoffe es halt. Es bleibt halt noch eine Gerichtsverhandlung aus. Also wahrscheinlich dieses Jahr halt noch. Das heißt, das kann sich noch eine ganze Weile hinziehen? Ja, leider schon halt. Ja. Wie ist denn dein enges Umfeld, deine Eltern, deine Verwandten? Ich wohne zurzeit halt mit meinen Eltern so, aber ich bin halt ziemlich verzweifelt so. Ich muss wohl noch dabei sagen, habe noch eine Tochter halt. Ich bin damals mit 17 Jahren Vater geworden so und das läuft auch halt übers Gericht halt und ist halt ziemlich komplex halt. Mhm. Frage war, sollte gerade gewesen sein, wie gehen deine Eltern damit um zum Beispiel? Ja, sie wissen zurzeit nicht mehr weiter halt. Ja, das ist ja Depressionen, das alles ist ziemlich alles schwierig halt. Ja. Und dein Freundeskreis, die müssen doch auch alle geschockt gewesen sein. Ja, ich bin in zwei Selbsthilfegruppen, einmal halt für Depressionen und Borderline halt, wegen Missbrauch und halt Selbstverletzung und so, ist halt Borderline schon naheliegend halt. Und sie kommen damit halt irgendwie schwer klar halt, weil die Probleme halt, die die haben, ist irgendwie halt weniger als eben halt meine halt. Klar, warst du denn früher auch schon eher so ein bisschen ein Problemfall oder haben die dich dadurch ganz neu kennengelernt, eine ganz andere Seite von dir erkannt? Diesbezüglich halt mit, sag ich mal, was ich im Gericht gemacht habe, gar nicht halt. Also es war eine neue Seite halt. Gibt es Leute, die sagen, bist du bescheuert, was du da gemacht hast, oder erfährst du mehr Mitleid? Mehr Mitleid, aber auch manchmal halt irgendwie Ablehnung auch leider. Wie siehst du denn heute nach einer gewissen Distanz das, was du getan hast? Wenn die, sag ich mal, die Leute halt, der Freundeskreis, die halt wissen, was ich halt alles durchgemacht habe, halt durch Missbrauch und so weiter, auf einer Seite halt wieder Verständnis. Nun hast du es schon zweimal angedeutet, das heißt, du bist selbst auch ein Missbrauchsopfer? Ja, vom Onkel meiner noch Ehefrau halt, weil meine Eltern waren damals halt mit der Mutter sehr gut befreundet so und hatten damals halt den Bruder halt eine Wohnung gegeben gehabt. Meine Eltern waren Verwalter und so, bei halt, waren halt mehr eine Häuserkomplexe und somit hat der Bruder auch eine Wohnung bekommen gehabt und war damals halt freundschaftlich entstanden bei meinen Eltern und ich war öfters bei ihm und bin dann halt leider hinterher missbraucht worden halt. In welchem Alter? 12 Jahre. 12 Jahre. Mehr? Mit 13 halt, Suizidversuch halt. Mhm. Und. Also wie lange lief das? Von 2 Jahre? Oder? Zwar ungefähr über ein Jahr. Über ein Jahr. Mhm. Über ein Jahr, leider. Und du bist deshalb nie in einer Therapie gewesen? Doch, ich war halt München-Gladbach in der Psychiatrie halt, Kinder- und Jugendpsychiatrie halt. Aber es hat irgendwie nie so richtig geholfen gehabt. Mhm. Aber der größte halt war meine noch Ehefrau halt. Und durch die Trennung so kam ich damit gar nicht mehr klar halt. Ja, also da ist ja eine ganze Anballung von schwerwiegenden Problemen in deinem Leben. Ja, leider schon halt. Meine noch Ehefrau halt, sie wurde damals halt auch vom eigenen Vater selber auch missbraucht. Genau, halt. Das ist die noch Ehefrau, die diese schlimme Vergangenheit, du hast die schlimme Vergangenheit, dann habt ihr euch getrennt, damit bist du nicht klargekommen, jetzt hast du das gemacht mit dir selbst. Ja, weil ich es nicht wahrhaben wollte, im Endeffekt halt die Trennung, das alles, weil wir immer so halt zusammengehalten hatten, das alles praktisch. Gibt's denn so Überlegungen auch, dass du sagst, Mensch, das war auch irgendwie ein bisschen feige, was ich da gemacht habe? Ja, halt alleine durch meinen Sohn halt schon, irgendwie schon halt. Also schlechtes Gewissen auf jeden Fall halt. Zumal du ja noch ein anderes Kind hast, für das du auch Verantwortung trägst. Ja, richtig halt. Da ist halt auch Missbrauch und so. Nochmal, wenn du heute das beurteilen sollst, was, wie, vielleicht mit ein, zwei Schlagworten, wie würdest du denn das, was du getan hast, bewerten? Falsch und halt nicht akzeptabel halt. Und tut dir leid? Das auf jeden Fall halt, weil ich weiß, dass die Kinder auch einen Vater brauchen. Absolut. Und wenn es noch so kompliziert ist, ist es immer noch besser, einen Vater zu haben, als keinen Vater zu haben. Das ist richtig halt. Also ist halt nicht so einfach halt alles. Ist klar. Bist du überhaupt fähig, im Moment einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen? Ich bin seit letztes Jahr halt arbeitslos. Achso, das kommt auch noch hinzu. Ja, ich hatte ja vorher in Bayern gewohnt, Oberstdorf halt, und danach halt, nach der Trennung, bin ich zu meinen Eltern in NRW halt wieder gegangen. Was hast denn du beruflich früher gemacht? Sicherheitsschutz und halt Personenschutz. Ah ja. Und da ist nichts zu finden im Moment? Doch, aber durch die Depressionen halt nicht, und auch einen Abhalt. Bist du denn in permanenter Behandlung im Moment? Psychotherapie, aber war abgebrochen worden halt. War abgebrochen worden von wem? Von mir selber halt. Warum? Ja, warum halt? War wohl ein Fehler. Glaube ich allerdings auch, wenn schon so Sachen passiert sind und du selbst einsiehst, dass die falsch sind, dann bricht man doch die Therapie nicht. Ja, ich hatte ehrenamtlich halt ein Jugendheim gehabt für halt Kinder- und Jugendbetreuung so, aber durch halt gewisse Praktikanten und so weiter, was auch in Ordnung ist so, ist halt durch die Sommerferien sind halt wieder vermehrt welche gekommen so und somit halt Ehrenamtler ist dann wieder schwieriger, leider. Okay, das habe ich jetzt zwar nicht verstanden, was das mit der Therapie zu tun hat, aber egal. Hat damit gar nichts zu tun. Halt. Okay. Ja. Also Sascha, nach dem, was du mir erzählt hast, bist du wirklich ein angeschlagener Mann nach auch all den Dingen, die passiert sind. Und das Dringlichste, was geschehen muss, ist, dass du gut und kontinuierlich in fachmännischer Behandlung bist. Deswegen ist ein Abbruch der Therapie völlig falsch, finde ich. Ich finde, du müsstest alles für dein eigenes Wohl und letztendlich dann auch für das Wohl deiner Kinder daran setzen, dass du gut und ausdauernd behandelt wirst. Ja, ich habe wie meine Kinder zwei Rechtsanwälte, einmal für meine Tochter, die ist 15. So, da ist halt selbst die eigene Mutter damals von einem Vater missbraucht worden und. Meine Tochter ist 1,75 Meter groß und wiegt nur noch 37 Kilo. So, da habe ich einen Antrag gestellt gehabt, halt übers Gericht halt, aber es läuft noch alles. Okay, aber darum geht es jetzt nicht, Sascha. Es geht darum, dass du auch wieder recht auf die Füße kommst. Und du hast ja auch eine viel größere Glaubwürdigkeit und auch viel mehr Einfluss auf deine Kinder, wenn du wieder ein gesunder Mann bist, der mit den Beinen im Leben steht. Das ist im Moment nicht der Fall. Weil man dich ja auch noch aufgrund der Dinge, die passiert sind, gar nicht so ganz richtig ernst nimmt. Vermutlich noch nicht. Deswegen muss da einiges passieren. Ich würde dich auch sehr, sehr gerne von meinem Fachmann hier im Hintergrund beraten lassen, was du gezielt weiter jetzt tun kannst und solltest. Ja. Ja, also bist du dazu bereit? Sehr gerne halt. Gut, dann, lieber Sascha, dann leg bitte auf und du wirst von Henning angerufen. Das ist mein Mann hier, mein Psychologe. Und dann wünsche ich dir wirklich von Herzen gute Besserung, dass du wieder richtig auf die Beine kommst und ein gutes Verhältnis aufbauen kannst zu deinem Kind und deinen Kindern. Ja, zwei Kinder habe ich. Ja, genau, deinen Kindern, sagt's ja. Mhm. Ja. Sascha, leg bitte auf und wir melden uns gleich bei dir. Ja gut, dann danke erstmal. Gerne, tschüss. Gut, dann tschüss. Und weiter geht es mit Karin, die ist 52. Guten Morgen, Karin. Ja, hallo Domian. Hallo Karin. Um was geht's bei dir? Ja, ich hatte heute Nacht, also vergangene Nacht, Dienst in der Notaufnahme in dem benachbarten Krankenhaus von dem Elisabethenkrankenhaus. In Lörrach. Ja, richtig, ganz genau. Du hattest heute Nacht Dienst dort? Nee, nicht in dem Krankenhaus, sondern in dem benachbarten Krankenhaus. Ach, in dem benachbarten Krankenhaus, das habe ich jetzt gar nicht richtig verstanden. Mhm. Was halt die Patienten aufnimmt, die verletzt sind und so weiter und so fort. Ja. Erzähl mal so von deiner Warte aus, wie du dieses ganze Geschehen gestern erlebt hast. Ja, das Allerschlimmste war, dass ich hier um kurz nach 7 oder sowas gesessen habe und dann mein Bruder mich anrief und sagt, geht's dir gut? Hier ist ein Amoklauf in Lörrach an einem Krankenhaus und ich hatte keinen Fernseher an. Ich habe einfach noch ein bisschen relaxed vom Nachtdienst und denke, nein. Hm. Weil ich sofort gedacht habe, das ist jetzt bei mir, ne? Bei dir im Krankenhaus. Notaufnahme, ne? Und dann habe ich nur gesagt, Thomas, ich leg jetzt auf, ich fahre sofort ins Krankenhaus. Ne? Mhm. Und dann habe ich noch kurz einen Videotext angemacht und habe gesehen, dass eben auch ein Pfleger erschossen worden ist. Und mit diesem Gefühl bin ich ins Krankenhaus gefahren. Ne? Und da wusstest du noch nicht, dass es nicht dein Krankenhaus ist? Nee, das wusste ich noch nicht. Aber das war wirklich ganz, ganz furchtbar. Ich habe gedacht, mein Gott, jetzt ist hier ein Kollege von mir erschossen worden oder sonst irgendwas. Ne? Und dann bin ich da ins Krankenhaus gekommen und da war natürlich ein Riesenaufgebot und eine Riesenhektik. Und auf welcher Abteilung arbeitest du denn? In der Notaufnahme. In der Notaufnahme. Richtig, genau. Und dann waren halt eben auch Patienten da, die eben in diesem Elisabethenkrankenhaus auf der Gynäkologie gelegen haben. Ja, es gab ja diesen unfassbaren Vorfall, dass diese Frau, die Täterin, ich weiß nicht, wie viele Schüsse auf die Tür dieses Patientenzimmers abgefeuert hat. In einem Patientenzimmer. Und Gott sei Dank ist niemand von den Patienten verletzt worden, oder doch? Nee, von den Patienten nicht, aber diese Patientin, die ich hatte, die war mit ihrem Ehemann da und dem Kleinkind, keine Ahnung, anderthalb oder sowas wird es gewesen sein. Und die haben erzählt, sie haben sich in dem Zimmer verschanzt und haben die ganze Zeit Schüsse gehört. Und also dieser Mann, der war so fertig. Und das war echt ganz schlimm. Der hat immer wieder gesagt, eben, das hätte er sein können und sein Kind und seine Frau. Natürlich, also, ja. Hast du denn bist du konfrontiert worden mit einer verletzten Person? Nicht direkt. Ich hatte noch, also in dem einen Zimmer lagen noch zwei von diesen Verletzten, die Schusswunden hatten. Aber die sind kurze Zeit später in die benachbarte Station verlegt worden, weil die waren ja auch okay. Die waren jetzt nicht so schlimm verletzt, die hatten wirklich Glück. Ja. Wie weit liegen eure Krankenhäuser auseinander? Ach, Luftlinie 500 Meter. Ach so, das ist ja wirklich, wirklich eine Nachbarschaft. Das ist ein Peanuts, also. Wenn man so, wenn das, Lörrach ist ja keine große Stadt und die Krankenhäuser liegen nah beieinander, da kennt man sich ja irgendwie, vermutlich auch. Kanntest du zufälligerweise den erschossenen Kollegen, den Pfleger? Den nicht, aber drei meiner Kollegen, die jetzt dann gestern Abend auch da waren, die vorher auch in diesem Krankenhaus gearbeitet hatten, die kannten den. Mhm. Und das war natürlich dann schon, also es war ganz sehr emotional, ne? Mhm. Also wie die dann gehört haben, das ist der Sohn so, und ja, das war schon schlimm. Und auch die Rotkreuzler, die kamen, die waren zum Teil auch fix und fertig, ne? Mhm. Auch die Notärzte, die zu uns kamen, also ja, ja. Zum Beispiel der Notarzt, der jetzt auch noch versucht hat, diese Amokläuferin zu reanimieren. Mhm. Er musste es ja versuchen, ne? Ja. Hat sie ja nicht einfach liegen lassen können, mhm, ne? Ach, die waren nicht sofort tot? Nee, scheinbar nicht. Mhm. Also ich hab ihn nicht genau gefragt. Ich hab nur gesagt, mein Gott, musstest du das auch noch machen, ne? Also Wie hat der Mann denn das, kannst du das erzählen, wie der Mann das empfunden hat, diese Täterin, die jetzt so viel Leid ausgelöst hat, zu reanimieren? Was das für ein Gefühl ist? Also ich hatte das Gefühl, dass ihm das sehr schwer gefallen ist. Mhm. Gut, er geht seiner ärztlichen Pflicht nach, das muss er ja auch, aber dennoch ist er ja auch Mensch. Eben. Und hat wahrscheinlich auch einen Abscheu vor der Person gehabt und vor der Tat, die sie zu verantworten hat. Aber ich glaube, dass es ihm genauso ging wie uns allen, dass diese Patientin oder, ja Patientin sage ich jetzt schon, diese Amokläuferin wirklich gestorben ist. Ne? Mhm. Wenn man sich überlegt, was die noch hätte anrichten können. Unfassbar. Mit dieser Munition, die sie noch bei sich hatte. Mhm. Und das war, ach, es war wieder mal... Wenn sie noch in diese Kinderklinik da reingegangen wäre, ja, und hätte dann vielleicht da im Säuglingszimmer um sich geschossen. Mhm. Man darf es sich echt nicht vorstellen. Mhm. Du kanntest diese Frau aber nicht. Nein. Somit auch nicht das Kind und den Vater. Nee. Der Person kanntest du auch nicht. Es gibt ja so Spekulationen darüber. Die Frau hatte in diesem Krankenhaus, in dem sie das angerichtet hat, ja, vor 6 Jahren halt, eine Fehlgeburt. Ja. Hältst du es für möglich, dass es da irgendeinen Zusammenhang gibt, dass sie da irgendwie durchgedreht ist und sich rächen wollte, an wem auch immer? Also ich denke mal, das ist unheimlich schwer. Ne? Und heute Abend war ja auch der Chef von der Gynäkologie oder von der Geburtshilfe im Fernsehen, der hat auch gesagt, die hatte einfach einen Blasensprung in, was weiß ich, in der im vierten Monat oder so, und da kann man einfach nichts mehr machen, ne? Mhm. Das hätte niemand verhindern können, ne? Man, zumindest so ganz klar ist es ja auch nicht, zumindest wenn ich so in den Agenturen lese, wie sie ihr Kind ermordet hat. Ja, gestern hieß es noch, es ist erschossen worden, heute hieß es, stumpfe Gewalteinwirkung, also dass es vielleicht erschlagen hat, aber das ist so unfassbar, dass man sein eigenes Kind erschlägt, also... Unfassbar. Es ist so erschütternd. Es ist, ja. Also mir geht's wirklich, also ich bin völlig, völlig durchgeknallt. Mhm. Ich habe nur eins gesagt, wenn ich heute Abend nochmal in den Nachtdienst gemusst hätte, ich hätte mich abgemeldet, das wäre nicht gegangen. So, dann hast du gestern Abend und die ganze Nacht den Dienst gehabt in dem Krankenhaus. Ja, 11 Stunden. Also ich bin eine Stunde vorher da gewesen. Ja. Ja, 11 Stunden halt, ja. Das war natürlich dann das Thema schlechthin bei euch. Ja, und dann kamen halt noch andere Patienten und das war ganz furchtbar. Es sind ja auch Polizisten angeschossen worden. Ja. Sind die von euch versorgt worden oder sind die woanders hingefahren? Nee, die sind noch von meinem Spätdienst. Also das habe ich gar nicht mitgekriegt, weil das war ja alles so zwischen 6 und 7 und ich bin ja erst um 8 gekommen. Mhm. Die lagen aber noch in der Notaufnahme und sind dann verlegt worden, aber denen ging's nicht schlecht. Ja, das heißt, der Zustand aller Verletzten ist so, dass man sagen kann, das wird wieder gerichtet und die sind auf dem Weg der Besserung. Sage ich jetzt mal. Ich weiß natürlich nicht, was mit den Patienten, die jetzt vielleicht noch heute operiert worden sind, aber dieser eine Patient, der diesen Kopfschuss hatte, den hat man ja heute ständig in den Medien gesehen. Ja. Der war gestern Abend noch in der Notaufnahme und ist heute schon wieder draußen gewesen, weil der hat ja nun wirklich Streifschuss. Alles Glück der Welt gehabt. Ja, ja, ne? Ja. 1 Millimeter, 2 Millimeter anders gestanden und der wäre tot. Also, ja. Wir alle versuchen natürlich immer wieder bei solchen Vorkommnissen irgendwie sich in die Person des Täters, in diesem Fall der Täterin, hineinzuversetzen. Aber man kann es nicht. Ne? Nee, ich kann es nicht. Ich kann es echt nicht. Bei mir hört es in dem Moment auf. Ich habe selber ein Kind, also ein Kind in Anführungsstrichen, die ist 22 Jahre alt. Wir sind auch heute Abend da zum Eli gegangen und haben da an dem Kreuz, was da in dem Hof liegt, haben wir auch eine Kerze hingestellt. Mhm. Ich kann mir nicht vorstellen, mein eigenes Kind zu erschlagen, egal in welcher Verfassung ich bin. Mhm. Kann es mir einfach nicht vorstellen. man steht da eigentlich nur fassungslos und muss es so hinnehmen, dass es ab und zu und leider Gottes immer wieder solche Vorfälle in Deutschland und eben auch in der ganzen Welt eben gibt. Eben nicht nur in Nicht und ja, genau, ja, ja. Dass Menschen ab und zu komplett durchdrehen und jegliche Moral und jegliches Gefühl und Mitgefühl verlieren, was sie vielleicht früher mal gehabt haben. Wir haben auch dann noch vor dem Haus gestanden, wo die gewohnt hat. Ne? Das kann man sich nicht vorstellen, was die da angerichtet hat. Mhm. Die hat dann noch in Brand gelegt mit Benzin irgendwas Es sind ja mehrere Wohnungen zerstört und wir haben heute Nacht auch noch ein Pärchen, ich sage jetzt bewusst keine Namen, gekriegt, die glaube ich unten drüber oder oben drüber, ich weiß es nicht genau. Das war ein ganz altes, nettes Pärchen. Die haben wir heute Nacht bei uns auf einer Station aufgenommen, weil die waren im Prinzip obdachlos. Ne? Und die und schockiert wahrscheinlich auch. Völlig schockiert und hatten auch ihre Medikamente in der Wohnung. Und die sind dann auch noch zu uns gekommen und die haben wir dann auch noch auf Station aufgenommen. Also Also ich vermute, dass man in der nächsten Zeit, da forschen ja nun ganz viele Menschen, Staatsanwaltschaften und die Presse auch, wird man vielleicht das eine oder andere noch erfahren über diese Frau. Ergründen wirklich wird man es nie. Ja, hoffentlich. Weil das würde, ob es Trost gibt, weiß ich nicht, aber vielleicht hilft es dem einen oder anderen, wenn er weiß, was in dieser Frau vorgegangen ist. Ne? Ja, ja. Also. Liebe Karin, ich danke dir für deinen Anruf und ich sag mal von dir aus schöne Grüße an Lörrach und gute Besserung an alle, die von dieser Tat betroffen sind, sei es psychisch oder auch physisch. Alles Gute von uns aus hier. Ja, das ist ganz lieb von dir, Domian. Liebe Karin, alles Gute wünsche ich. Ja, ich euch auch. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, Telefonnummer oder mailen domian@wdr.de. Hier ist Uli. Uli ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Uli. Um was geht's bei dir? Ja, meine Sache ist behinderte Menschen und nicht behinderte Menschen. Bist du ein behinderter Mensch? Richtig. Ich bin erblindet. Ja. Und ich merke, dass sehr viele Leute, wenn man auch morgens so auf dem Weg zur Arbeit ist oder auch mittags zurück, wie auch immer, mit öffentlichen Verkehrsmitteln, dass sehr viele Leute Berührungsängste haben, behinderten Menschen gegenüber. Bist du komplett erblindet? Ich bin seit 26 Jahren vollblind, bin also mit einer Sehbehinderung zur Welt gekommen, konnte bis zum 16. Lebensjahr so einigermaßen sehen, so 10, 12, 13%. Das heißt, also ich konnte noch Zeitung lesen und konnte mich auch als Kind draußen relativ frei bewegen. Mhm. Das heißt, alles noch. Das heißt, du hast so eine Vorstellung, wie die Welt aussieht. Richtig. Ja. Du sagst gerade von der Arbeit. Was machst du beruflich? Ich bin in der Verwaltung tätig. Ja. Und du sagst, die Leute haben Berührungsängste mit dir. Wie merkst du das? Ja, das geht schon los, wenn man morgens im Bus ansteigt und vorne sind Plätze halt besetzt und man geht ja was weiter durch und man fragt dann irgendwo, ist denn irgendwo ein Platz frei oder die Reaktion, dass man irgendwo merkt, dass kommt irgendwo, bevor da von vielen Leuten einfach keine große Hilfe kommt. Man braucht ja nur zu sagen, hier ist frei, da ist frei. Mhm. Man merkt einfach nur, dass die Leute einen angucken, als käme auf einem anderen Planeten. Also das ganz eigene, man spürt es auch. Glaubst du, dass die aus Unmenschlichkeit nichts sagen oder vielleicht auch, weil sie etwas Scham haben und nicht wissen, mit der Situation umzugehen? Ja, das ist eine gute Frage, Domian. Wenn ich das wüsste, weil, ich sag mal so, eine Antwort geben kann man ja, wenn man vernünftig fragt, ob hier Platz frei ist. Ich meine, einige tun das auch. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, um Gottes Willen. Es sind auch viele hilfsbereite Menschen. Aber wenn man dann immer wieder hört, ja, ich weiß ja gar nicht, wie man mit einem Behinderten umgeht. Ja, das sage ich natürlich auch ganz normal, wie man mit einem Nichtbehinderten auch umgeht. Ja, aber Uli, ich glaube, das ist genau der Punkt. Die meisten haben Angst, irgendwas falsch zu machen. Ja. Und die sind völlig verkrampft dann, wenn die mit einem Behinderten was zu tun haben. Die sind genauso verkrampft, wenn es um einen Todesfall geht. Das ist ein ganz anderes Thema, aber das ist genauso. Da sind die Menschen auch verkrampft. Und sie brauchen an für sich gar keine Angst zu haben. Ich meine, es gibt natürlich auch sehr viele behinderte Menschen, egal ob es Blind, Rollstuhlfahrer, egal welche Behinderungen die Menschen haben, die dann auch, wenn sie Hilfe angeboten bekommen, dann auch sehr forsch reagieren und so weiter und lehnen die dann ja schon ziemlich dreist ab. Mhm. Das kann man vernünftig sagen. Wenn ich natürlich zurechtkomme, sage ich auch vielen Dank, das ist klasse, das klappt aber so. Ich nehme natürlich gerne Hilfe an, gerade in der Stadt ist ja doch immer, wenn man mittags nach Hause geht, sehr viel Verkehr und wir haben zwar sehr viele Blindenampeln hier in unserer Stadt, aber trotzdem ist es schon angenehmer, wenn jemand sagt, kann ich Ihnen irgendwie behilflich sein mit über die Straße, ich muss selber auch darüber. Ja. Klar, dann nehme ich natürlich die Hilfe auch gerne so, an. Wenn du das so zum Thema machst, gehe ich mal davon aus, dass in den Jahrzehnten, in denen du jetzt blind erblindet bist, dass dieses verkrampfte Verhalten, nenne ich es mal so, überwiegt. Ja, und das finde ich einfach irgendwie schade, weil jedes Mal, ich bin dann also sehr viel unterwegs, ich selber mache noch Musik nebenbei, neben meinem Beruf, und wenn man unterwegs ist, so irgendwo auf Veranstaltungen, weil man merkt es mir nicht an, dass ich blind bin. Spätestens, wenn ich dann halt vom Instrument weggeholt werde, wie man so schön sagt, ich gehe dann mal zur Toilette hin oder gehe irgendwo anders hin, zur Pause, dann gucken die Leute und dann fragen mich immer, kann der schlecht sehen? Ich habe natürlich jetzt nicht immer meinen Blindstock dabei, wenn ich irgendwo Musik mache. Mhm. Und Aber auf der Straße hast du den Blindstock dabei? Dann habe ich einen Blindstock dabei, ja. Dann gehst du immer so, ich kenne das Bild ja, dass die Leute immer so hin und her wedeln mit dem... Ja, genau, diese Pendeltechnik. Genau, damit man muss ja wissen, wo die Hindernisse stehen. Und aber da merkt man einfach, dass die Leute wirklich Angst haben. Warum, weiß ich nicht. Drum rufe ich auch hier bei dir an, Domian. Es rufen ja doch sehr, sehr viele Leute an, um den Leuten einfach zu sagen, sie brauchen, finde ich, und das wissen auch viele blinde Freunde, die ich jetzt auch habe, und... da bräuchte keine Angst zu haben, auch einen Blinden mal anzusprechen oder sonst irgendetwas, weil da braucht man keine Angst zu haben, denn das Einzige, was uns unterscheidet, ist einfach nur, dass wir die Behinderung haben, blind zu sein und die anderen halt nicht. Das ist einfach nur, dass das Augenlicht fehlt. Also es ist sicherlich immer noch ein Relikt aus alten Zeiten, vor Jahrzehnten, wo alle Behinderten ja quasi versteckt wurden, die fanden ja gar nicht statt im normalen Leben. Das hat sich ja Gott sei Dank schon geändert. Aber dennoch ist es nach wie vor da und also ich finde den Appell auf jeden Fall richtig, den du sagst. Man kann es nicht oft genug sagen, um einfach die Angst den Leuten wegzunehmen, sich mit Behinderten zu beschäftigen. Ach, gar nicht mal beschäftigen, ganz normal sein. Ganz normal sein, das ist das Problem bei mir. Dass die Leute, wenn mal was ist oder wenn man halt fragt, was, dass die Leute, also ich weiß, wenn ich jetzt viel mit sehenden Leuten durch die Stadt laufe, man geht irgendwo einkaufen oder was, habe dann einen Stock dabei und die Leute gucken einen, dann sagen die Leute zumindest auch, die Begleitpersonen, mit denen ich unterwegs bin, sagen dann, boah, die gucken dich wieder an und am besten hängen wir dir ein Schild um, bitte nicht füttern. Ja. Also nehmen wir das mal so als Appell, sich wirklich unverkrampft zu verhalten. Genauso zu fragen wie einen Nichtbehinderten, wenn irgendwas unklar ist, und kein Gedöns machen. Ne? Nein, finde ich wichtig, und ich möchte auch an dieser Stelle darum gehen, ob ich bei ganz, ganz vielen Leuten bedanken, auch im Namen meiner ganzen anderen Freunde. Es sind jetzt natürlich Verwandte, Bekannte und natürlich meine Arbeitskolleginnen, Kollegen, die alle für mich immer da sind, wenn man Hilfe braucht. Und klar, wie wir meine Nichte und ihr Mann Jörg und Nicole, möchte ich einfach mal Dankeschön sagen, die immer für mich da sind. Ja. Und ja, und ich bitte einfach die Menschheit, ihr braucht keine Angst zu haben, geht ganz normal mit den Behinderten um und wir sind nichts anderes, außer dass uns die Behinderung unterscheidet. Lass mich eine Frage noch zum Schluss stellen. Als du damals bemerkt hast, dass die Sehkraft immer mehr weggeht und es klar war, dass du erblinden würdest, war das ein großer Schock? Domian, es ging los. Ich war mit 13, wurde ich in unserer Stadt hier operiert. Zweimal in 7 Wochen hatte ich Netzhautablösung bekommen. Und das ist damals irgendwie versaut worden. Und dann 2 Jahre später kam ein neuer Professor und der hat mich dann nach Köln geschickt. Hat mit meinen Eltern gesprochen. Da war damals Professor Heimann. Ist schon lange nicht mehr da, aber ein sehr, sehr toller, netter Mann. Und ich muss dazu sagen, mein Vater war selber Kriegsblinder. War es ein Zufall, dass ich jetzt auch erblindet oder blind geworden bin. Meine Geschwister sind alle sehend. Ja. Und der Professor Heimann sagte zu meinem Vater, ja, ihr Sohn wird früher oder später blind werden. Wir wissen natürlich jetzt nicht die Zeit, wie lange es dauert. Und ob er mir das nicht irgendwie vermitteln könnte, weil er nun selber in dieser Situation gesteckt hat. Und er war also auch Musiker und ein froh und lieber Mensch, Karnevalsmensch. Und und dann sagte mein Vater das halt irgendwann mal, als er ins Zimmer kam im Krankenhaus, und sagte dann irgendwann mal, hör mal, ich muss mit dir reden. Früher oder später wirst du auch blind werden, genau wie ich. Und es war schon ein Schock gewesen. Das glaube ich. War ein Schock, vor allem, es ging langsam. Es ging langsam zurück. Ich hatte erst gemerkt, hier vor unserem Haus ist ein großer Park und das ist ein Spielplatz. Und immer wenn damals mein Bruder mit den Kindern kam, meinen Neffen und Nichten. Ich bin immer mit denen schon mal rausgegangen zum Spielen und irgendwann konnte ich drüben, da ist so ein Begrenzungspfad, diese rot-weiße, damit man nicht auf diesen Spielplatz fahren kann mit dem Auto, die konnte ich nicht mehr sehen. Ja. Es war wie so ein Schleier. Es wurde immer nebliger und dann habe ich auch irgendwann mal gesagt. Ich merke im Großen und Ganzen, dass du doch jemand bist, der sich damit arrangiert hat und der sein Leben führt und nach vorne guckt, kann man nicht sagen, aber ein Gefühl hat nach vorne und nicht nach hinten. Richtig, also ich bin ein sehr positiv denkender Mensch. Lieber Uli, meine Sendung ist gleich rum. Schön, dass du nur angerufen hast und deine Sache hast sagen können. Finde ich sehr wichtig und finde ich sehr gut. Alles Gute wünsche ich dir. Und dir auch alles Gute. Dankeschön. Dankeschön. Tschüss. In der Technik heute Nacht Mandy Pietschmann und Tobias Linke. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio als Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit einer freien Themennacht. Und übermorgen heißt unser Thema Geschichten rund um den Po. Aber morgen nochmal eine freie Themennacht. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis dann.